grauenvolle Plage, wie ohne Zweck. Das beste Schwert, das ich geschweißt, in Riesenfäusten hielt es fest. Durch ihn ist geschmieden, der schmählichen Knabe, er klingt und schmeißt in zwei, als wie ich Kinder geschmeit. Ein Schwert, das er nicht zerschwänge. Notungstrimmer zertrotzt er mir nicht. Könnt ich die starken Stücke schmeißen, die meine Kunst nicht zu kitten weiß. Könnt ich den Kühnen schmieden, meiner Schmach, erlangt ich da finsteren Wald mit des furchtbaren Leibes Wucht, der Nibelungen hort, hütet er dort. Siegfrieds kindische Kraft erliege wohl Fafners Leib, des Nibelungen Ring erlänge ich mir. Nur ein Schwert tautete Tat, nur in Ordnung nützt meinem Neid, wenn Siegfried sehr schwingt. Und ich kann sie nicht schmeißen, Notung, das Schwert. Zwangvolle Plage, wie ohne Zweck. Das beste Spiel, das je ich geschweißt. Wie kommt es je zu der einzelnen Tat? Ich tapfe und hämmere nur, wenn ich werde es heißt. Er klingt und schmeißt in zwei und schmäht, doch schmäht ich ihn nicht. Hei-ho! Hei-ho! Aber den Kohlen kann ich nicht abgehen. Fort mit dem Tier! Was taugt mir der Bär? Zu zweit komm ich dich besser zu zwicken. Brauner fragt nach dem Schwert. Hey, lass das Bild. Dort liegt die Waffe. Hey, ich sie voll. So fährst du heute noch heim. Lauf, Brauner, dich brauch ich nicht mehr. Du leidest gern, du legst du Bären. Was bringst du Leben die Braunen heim? Nach besserem Gesellen zu, wie hast daheim ihr einer siehst. Im tiefen Walde mein Horn ließ ich allen da ertönen, ob sich froh mir gesellte ein guter Freund. Das frag ich mit dem Getön. Aus dem Busche kam ein Bär, der hörte mir brummen zu, er gefiel mir besser als du. Doch bessere find ich wohl noch, mit dem zähen Bast fühlt ich ihn da, die Schäme des Schwertes zu fragen. Ich schuf die Waffe scharf, ihre Schneide bist du nicht treu. Was brauchst deine helle Schneide, Magst du wohl, vom Spieße bring ich den Braten, versuchtest du gern den Sud, für dich sorg ich ihn da. Warten biet ich mir selbst, einen Sud und auf allein. Was ist die nun erliebe, schlimmer den kleinen Wurm, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut, und wie du erwuchsest, wahrte dich dein Lager schuf ich das leicht und schließt, ihr schmiede dich Tanten ein tönend Horn, dich zu erfreuen, müg ich mich froh. Kameraden, rieb ich dir klug, mit lichtem Wissen lehrt ich dich witzig, sitz ich daheim in Fleiß und Schweiß, nach Herzenslust schweifst du mir, für dich nur in Klage, in Pein, nur für dich verzehr ich mich, alter, armer Zwerg, und aller Lasten ist das nun mein Lohn. Drastiger Knabe mich quält und tost. Was lehrt hast du Mime? Manches lernt ich von dir, doch was du am liebsten mich lehrtest, zu lernen gelang mir nie. Wie ich dich leiden könnt, trägst du mir Trank und Speise herbei, trink, speis mich allein. Hast du ein leichtes Lager zum Schlaf? Das Lübe fiel mir doch schwer. Willst du mich weisen, witzig zu sein? Hier bleib ich taub und dumm. Sieh ich dir erst mit den Augen zu übel erkennt dich. knicken und nicken mit den Augen zwicken. Beim Genick möchte ich den Nicker packen. Den Gör aus Liebe, den Gößchen zwicken. So lernt ich mimer dich leiden. Bist du nun weiser, so lief mir wissen, worüber umsonst ich sang. In den Wald lauf ich dich zu verlassen. Wie kommt das, kehr ich zurück? Alle Tiere sind mir teurer als du. Arm und Vögel, die Fische im Bach. Lieber mag ich sie leider als dich. Wie kommt das nun, kehr ich zurück? Bist du klug, so tu mir's kund. Mein Kind, das lehrt dich kennen, wie lieb ich am Herzen dir lieg. Ich kann dich ja nicht leiden. Vergiss das nicht so leid, es ist eine Mildheit schuld. Böser Bändchen sollst. Jammern, verlangen, Junge, nach ihrer alten Est. Liebe ist das Verlangen. Nach mir, so liebst du auch deinen Mime, so musst du ihn lieben, was dem Vögelein ist der Vogel, wenn er im Nest es nährt. Wie das Fliege mag fliegen, das ist ihr Kindchen Spross, der gmundig sorgende Mime. Das muss er dir sein. Hey, Mime, bist du so witzig? So lass mich eines noch wissen. Es sangen die Vöglein so selig im Lenz, das eine lachte das andere. Das selbst als Misswort, was wären Menschen und Mädchen, sie großen so lieblich und ließen sich nicht, sie bauten ein Nest und brüteten drin, da flatterte junges Geflügel. Und beide pflegten die Brut. So ruhten im Busch auch Rehe gepaart, selbst wilde Füchse und Wölfe. Warum brachte zum Neste das Menschen? Was meint es heute die Welpe? Da lernt ich wohl, was Liebe sei, der Mutter entwarnt ich die Welpe dein weniges Mädchen, das ich es Mütter nenne. Was ist dir, Tor? Ach, bist du dumm? Bist doch weder Vogel noch Fuchs. Das zuhullende Kind zogest du auf, wärmtest mit Kleidern den kleinen Wurm. Wie haben wir aber der kindische Wurm. Du machst das wohl gar ohne Mutter mich. Glauben sollst du, was ich dir sage, ich bin dir Vater und Mutter zugleich. Das legst du garstiger gar, wie die Jungen dem Alten gleichen. Das hab ich mir glücklich ersehen. Kam ich zum klaren Bach, da spied ich die Bäume und hier im Spiegel Sonn und Wolken, wie sie nur sind, im Glitzer erschienen sie gleich. Was sah ich denn auch mein eigen Bild? Ganz anders als du, dient ich mir da, ich wohl der Kröte ein glänzender Fisch, doch noch nie ein Fisch aus der Kröte. Heilige Unsinn, kramst du da aus? Siehst du, nun fällt auch selbst mir rein, was du voll umsorgt dich besang. Wenn zum Wald ich laufe, dich zu verlassen, wie das kommt, geh ich doch ein, und dir es muss ich erfahren, der Vater und Mutter mir sein. Was Vater und Mutter ist gefallen? Du musst dich nicht wissen, was zu wissen, glücklich erfahre ich doch nicht, du musst dich alles ab dir trotten, und das Leben. Den halb dich erraten, denn fand ich's mit Gewalt nicht beschuld. Heraus damit, meine Kind, mit mir Vater und Mutter. Ans Leben nicht mehr schier. Nun lass, was du wissen nicht geizt, erfahr es ganz, wie ich's weiß. O Mutter, wahres, arges Kind, jetzt hör, wofür du mich hassest. Nicht bin ich Vater noch Vetter dir, dennoch verdankst du mir dich, ganz fremd bist du mir, dem einzigen Freund aus Erbarmen allein, barg ich dich hier, nun hab ich lieblichen Lohn. Was verhofft ich, Tore mir auch da? Lag wimmernd ein Weib da draußen im wilden Wald. Zur Höhle half ich ihr her. Am warmen Herd sie zu hüten. Ein Kind trug sie im Schoße, traurig gebar. Sich hinter, ich halt so blutig fort. Groß war die Not. So stark. dar an mir. Meinem Schutz übergab sie dich. Ich schenk ihn gern dem Kind. Was hat sich Mime gemüht? Was gab sich der Gute für Not? Als zullendes Kind zog ich dich auf. Ich denk, das gedacht hast du schon. Jetzt sag, woher heiß ich Siegfried? So hieß mich die Mutter, möcht ich dich heißen, als Siegfried würdest du stark und schön. Ich wärmte mit Kleidern den kleinen Wunder, wie hieß meine Mutter? Das weiß ich, weil ich kaum Speise und Trank trug ich dir zu. Den Namen sollst du mir nennen. Entfiele mir wohl, doch halt, Sieglinde mochte sie heißen, die dich in Sorge mir gab. Ich hütete dich wie die eigene Hand. Und frag ich, wie hieß mein Vater? Den hab ich nie gesehen. Doch die Mutter nannte den Namen. Erschlagen sei er, das sagte sie nur. Die Vaterlosen befahl sie mir da. Und wie du erwuchsest, warte dich rein. Dein Lager schuf ich rasch leicht. Still mit dem alten Starrlied, soll ich der Kunde glauben, hast du mir nicht gelogen, so lass mich zeigen. Sie. Was soll dieser bezeugen? Dir glaub ich nichts mit dem Ohr, dir glaub ich nur mit dem Auge. Bezeichen, zeig für dich. Das gab mir deine Mutter für Mühe, Kost und Pflege. Als schwachen Lohn. Sieh her, ein zerbrochenes Schwert. Dein Vater sagte, sie führt es, als im letzten Kampf er erlag. Und diese Stücke sollst du verstehen, als wenn ich verrät, erschwert. Auf, eile dich, Mime, mühe dich rasch, kannst du was recht und zeig deine Kunst. Täusche mich nicht mit schlechter Hand. In Trümmern allein trau ich was zu. Find ich die Farbe, fliegst du sie schlecht, fliegst du mit Flausen die feste Stadt. Ihr Feigen fahr ich zu Leib, das Fegen lernst du von mir, denn heut noch schwind ich wie das Schwind. Ihr Wölfe gewinn ich noch heut. Aus dem Wald fort in die Welt ziehen, nimmer kehr ich zurück, wie ich vor bin, dass ich frei war, nichts bindet und zwingt. Mein Vater bist du nicht, in der Ferne bin ich heim, dein Hirt ist nicht mein Haus, meine Decke nicht dein Dach, wie der Fluss vor in der Flut schwimmt, wie der Fink fleißig davon schwingt, bricht ich von dir, flute davon, wie der Wind über den Wald bricht ich dahin. Stürmt er hin. Nun sieht sich da zur alten Not. Hab ich die neue vernagelt, bin ich nun ganz. Wie helf ich mir jetzt? Wie halt ich ihn fest? Wie führe ich den Huyen zu Fafners Nest? Wie füge ich die Stücken des schlichten Stahls? Keines Ofens Glut glüht mir die Echte, keines Zwergen Hammer zwingt mir die Harte. Es nie drum eneid, nur durch weiß, nietet mir den Ordung nicht, schweißt mir das Schwert nicht zu ganz. Weiß ich den Weg. nicht ein. Wie werd ich den lauernden los? Verfänglich muss ich ihn fragen. Stell ich mir frei. Dreimal muss ich treffen. Du rührtest dich viel auf der Erde Rücken. Die Welt durchwanderst du weit. Nun sag mir schlau, welches Geschlecht tat in der Erde Tiefe? Riesenheim ist ihr Land. Was soll viel. Wanderer, weißt du mir von der Erde rauhem Rücken? Nun sag mir wahr, welches Geschlecht wohnt auf wolkigen Höhen? Auf wolkigen Höhen wohnen die Götter. Was dir frommt, Wenig hört ich von Heldensippen, der Frage doch mach ich mich frei. Die Wälzungen sind das Wunschgeschlecht, das Wotan zeugte und zerrte, zeigt auch Ungunst ihm. Siegmund und Sieglind stammten von Wälse, ein wild verzweifeltes Zwillingspaar. Siegfried zeugten sie selbst, den stärksten Felsungen Spross. Behalt dich, Wanderer, zum Ersten mein Haupt. Wie doch genau das Geschlecht du mir nennst, schlau erwacht ich dich argen. Der ersten Frage wartst du frei, zum zweiten nun sag mir Zwerg. Ein weißer Nibelung wahret Siegfried, Fafnern soll er ihm fällen, dass den Ring er erringe, des Hordes Herrscher sein. Welches Schwert, o Siegfried, schwingen, taug es zu Schwert. In ein Rächer starb dieses Rotarm, dem soll das geziemen, der aus dem Stamm es zieht. Der stärksten Helden keiner Bestand, sie und der Kühne kommt allein, fechten für den Streit, bis ein Rotarms Speer es sprang. Nun verwahrt die Stücken ein weißer Schmied, denn er weiß, dass allein mit dem Wolfern stirbt ein kühnes, dummes Kind. Siegfried, den Wolf sieht! Beharrlich, Zwerg, auch zweitens mein Haupt! Der witzigste ist so rund um den Weißen. Er käme dir an Klugheit gleich, doch bist du so gut, den kindischen Helden der Zwergezwecke zu nützen. Mit der dritten Frage traue ich nun, sag mir, du weißer Waffenschmied, wer wird aus den starken Stücken Notung erschwert? Ich bin das Schwert, um ihn geschwindet. Was fand ich an, was denn rein? Ein Fluch, es behalt, dass ich dich gestohlen. Er hat mich vernagelt in Pein und Not. Mir bleibt er hart, ich kann dir nicht hämmern. Geht und Leute, lässt ihn sich. Der weißeste Stief, weiß ich nicht rat. Wer schweißt du das Schwert? Schaff ich es nicht. Das Wunder, wie soll ich's wissen? Dreimal solltest du fragen, dreimal stand ich dir frei. Nach eitlen Fernen forschtest du. Doch was zunächst mir sich fand, was dir nützt, fiel dir nicht ein, nur nicht erraten, wirst du erweckt. Es brummt und brannt. Thank you.

Land. Der Wanderer wusste es gut, wie berg ich nun mein banges Haupt. Dem grünen Kram zu viel, der ich nicht fahren fuhrt. Doch weh mir armen, dem irgendeinen Wurm, erführe das Fürchten von ihm. Wir rennen mir einen Ring, verfluchte Klemme, da kleb ich fest, schenk ich nicht klugen Rat. Wie ein furchtloser Zöld, dich bezwängt. Die Liebe, es schwingt wie heiß das Schwert, das ich in Späne zersponne. Nennt sich das neidliche Schwert, deine Mutter gab mir die mehr. Luther, meidliches Schwert, was musstest du zerspringen? Scharfe Tracht, im Tiefe brat ich die Späne. Jetzt gewonnen, neu mich leicht. der harte Stahl. Thank you. den schimmernden Reif, in denen gezaubert zwingende Kraft, das helle Gold, das zum Herrscher macht. Ihn hab ich gewonnen, ich will sein. Rein, ich bald zu Zwergen Throne, zwing ich ihn nun, als lieben im Fürst, fahr ich dann jeder zu gehorchen, soll mir alles fehlen. Der verachtete Zwerg, wie wird er geehrt? Zu dem Volk hin drängt sich Gott und Held, von einem Lichter neigt sich die Welt, von einem Zwerge spricht er. Oh! lauscht mein Ohr. Zimmer im Schatten. Fand dich wissen, wie in trotziger Stärke und seht ihr es im Busen der Wand. Verfallen den Tod durch meine Flut ist des Wortes bitter. Er wird in den Erden, wird der neidliche Hort dem Nieblungen wieder gehören. Sehr tief in ewiger Sorge, denn fass ich ihn wieder eins in der Faust, und als das dumme Wesen üppig es ringes Kraft, dann zittert der Ring bewacht. Wer ihn rafft, hat ihn gewonnen. Willst du noch mehr? Dort liegt der Wurm. Warnst du ihn vor dem Tod? Will ich wohl, ließ er den Tand. Ich selber weck ihn dir auf. Ist einer Not dir zu künden, er lohnt es mit dem Leben. Lohnst du das Leben ihm mit dem Horte, den du hütest? Auf Licht im Ross, mich sind zur Stelle. Bleib hier stehen. Hier soll ich das Fürchten lernen. Fern hast du mich geleitet, eine volle Nacht im Walde, Sepander, wanderten wir. Nun sollst du mimen mich meiden, lern ich hier nicht, was ich lernen soll, allein zieh ich dann weiter. Dich endlich bin ich los. Glaube, Liebster, lernst du heute und hier das Fürchten nicht. An andere Wort, zu anderer Zeit, schwerlich und fährst du's je. Siehst du dort den dunklen Höhlenschlund, darin wohnt ein gräulich wilder Wurm. Unmaßen grimmig ist er und groß, ein schrecklicher Rachen reißt sich ihm auf, mit Haut und Haar auf einen Hand versteht der Schlimme dich wohl. Gut ist, den Schlund ihm zu schließen, drum biet ich mich nicht im Gebiss. Giftig gift sich ein Geifer hinaus, wen mit des Speichels Schweißer bespeicht, den Schwindel und Fleisch und Gebein. Was das Geifers Gift mich nicht sehre, weich ich zur Seite dem Wurm. Ein Schlangenschweif schlägt sich ihm auf, wenn er mit umschlingt und fest umschließt, dem brechen die Glieder wie Glas. Der Schweif erschwang mich zu wahren, halt ich den Argen im Aug. Doch heiße mich das, hat der Wurm ein Herz, ein grimmiges, hartes Herz. Das sitzt ihm doch, wo es jedem schlägt, trag es Mann oder Tier. Gewiss, Knabe, da führt sich der Wurm, jetzt kommt ihr das Fürchte mal an. Und sich dem Stürzen ins Herz, soll das etwa Fürchten heißen? Ist das alles, was dein List mich lehren kann? Fahr deines Wegs, dann weiter. Das Fürchten lehre ich hier nicht. Wart es nur ab, was ich dir sage, klinge nicht tauber Schall. Und selber musst du hören und sehen, die Sinne vergehen dir dann schon. Wenn der Blick verschwindt, er wurde gespannt, die Bote war ein Herz für mich. Dann dankst du mir, der dich führte, gedenkst, wie Mime dich liebt. Sollst mich ich lieben, sagt ich sie nicht, fort aus den Augen mir, lass mich allein, verzeihst ihr Linge nicht aus, kriegst du von Liebe gar an. Das eklige Nicken und Augen zwicken, wann endlich soll ich dich mehr sehen? Wann wählt dich den Alten los? Ich las dich schon, am Quell dort lager ich mich. Steht du nur hier, steigt dann die Sonne zur Höhe, merk auf den Wurm. Aus der Höhe wälzt er sich her, hier vorbei biegt er dann, am Brunnen sich zu tränken. Weinst du am Quell? Dahin lass ich den Wurm wohl gehen, nur du stoß ich ihm erst in den Nieren, wenn ihr nicht sitzt. Und mit Blick gesoffen, darum hör meinen Rat, raste nicht dort am Quell, gib mich weg, soweit du kannst, und komm mit mir zum Bier. Nach reichlichem Streit, dich zu erfrischen, wirst du mir wohl nicht wehren. Rufe mich auch, darbst du des Rates, oder wenn dir das Fürchten gefällt. Fafner und Siegfried, Siegfried und Pfeffer, o brechen beide sich um. ein süßer Stammer. Gewiss sagt es mir was, vielleicht von der lieben Mutter. Ein zankender Zwerg hat mir erzählt, der Vöglein stammern gut zu verstehen. Dazu könnte man kommen, wie das wohl möglich wär. Hey, ich versuch's, sing ihm nach auf dem Rohr, tön ich ihm ähnlich, entrat ich der Worte, achte der Weise, sing ich so seine Sprache, versteh ich wohl auch, was er spricht. Ihr schweigt und lauscht, so schwatz ich denn los. Das tönt nicht recht, auf dem Rohre taucht die wonnige Weise mir nicht. Vöglein, mich dünkt, ich bleibe dumm, von dir lernen sich nicht leicht. Schäm ich mich gar vor dem schämischen Lauscher. Er lugt und kann nicht erlauschen. Leider, so höre nun auf mein Horn. Auf dem dummen Rohre gerät er nicht. Einer Waldweise, wie sie kann, den lustigen sollst du nun lauschen. Liebem Gesellen, lock dich mit ihr. Nichts Besseres kam noch als Wach und Bär. Nun lass mich sehen, wen ihr zu mir lockt, ob das mir ein lieber Gesell. Thank you. was Liebes erblase, du wärst mir ein sauberer Gesell. Was ist das? Ein bist du ein Tier, das uns frechen taugt, und ich sieh's von dir, was lerne. Ihr kennt denn das Fürsten nicht, kann es von ihr erfahren. Was weiß ich? Auf dir fahr ich zu Leibe, hilfst du, das fühlst du mich nicht. Griffen wollt ich und treff ich auf das. Meine zierliche Fresse zeigst du mir da, lachende Zähne im Lickerbau. Den Schlund dir zu schließen, dein Rachen reckt sich zu weit. Und haben Reden auf der Flecht, dich zu verschlingen, lang verschwunden. Oho, du grausam, grimmiger Kerl, von dir verdaut sein Ding mich übel. Dich und fromm doch scheint, du verrecktest hier ohne Fries. Oh! als früher, den Hort bewahrte, Fafner, den letzten Riesen, hätte ein Ruf sie verhält. Blicke nun hell, blühender Knabe, der dich blinden reizte zur Tat, berät jetzt des blühenden Tod. Merk, wie's endet. Acht auf mich. Woher ich stamme, rate mir noch, weise ja scheinst du wilder im Sterben. Trachtest nach meinem Namen, Siegfried, bin ich genannt. Siegfried. Zur Kunde taucht kein Toter, verleite mich, denn mein Leben schwirrt. Wie Feuer brennt das Blut. Des Blutes Genuss, das seltene Füglein hier, horch, was singt es mir? Für deinen Rat gern folg ich dem Schlimme Gesell. Verfluchter Bruder, dich brauch ich hier. Was bringt dich her? Geißelschellen nach meinem Gold verlangst du mein Gut. Von der Stelle, bestätigst mein, was könntest du hier? Stör dich wohl im stillen Geschäft, wenn du hier stiehlst. Und was ich erschwank mit schwerer Mühe, soll mir nicht schwinden. Hast du dem Rhein das Gold zum Ringe geraubt? Erzeugte sogar den zähen Zauber im Reif. Wer schuf den Tarnhelm, der die Gestalten tauscht? Der sein Bedürfte, erdachtest du ihn wohl? Was hätte zu Stümpfe, ihr wohl zu Stampfen verstanden? Der Zauberring zwang in den Zwerge zur Kunst. Wo hast du den Ring? Die Zwerge mit Christen in Riesen. Und was du verlorst, meine Lichter, langst für mich. Wie es Knabe tat, mit der Kriegen und Klausen. Dir gehört sie gar nicht, der Helle ist selbst der Herr. Ich zog ihn auf für die Zucht, zahlte mir um. Für Mühe und Last erlaub ich schon hart meine Lohn. Für das Knabe zog, will der der knickrige, schäbige Knecht, keck und kühn und gar schön sei. Den breiten Fuß wäre der Ring gerade als Tier, nimmer erricht und rechne den Herrscher ein. Behalt ihn denn und hüt ihn wohl, den hellen Reif. Sei du Herr, doch mich heiße auch Bruder, um meines Terrens lustigen Tand tausch ich ihn dir uns beiden taubt, teilen die Beute wir so. Teile mit dir und den Tarnen gar, wie schlau du bist, sicher schlief ich niemals vor deinen Schlingen. Selbst nicht tauschen, auch nicht teilen, lese ich ihn ganz lustig, gar nichts willst du mir essen. Nicht von allem, nicht in den Nagel, kannst du mir nehmen. Gericht auf Helden, sondern in Augen ist nichts helfen mehr. Gericht auf Blut, ich sing zu Rat, zurück ins Bett, der rasche Held, der Richter, Brüderchen, dich! Kehr dich um, aus der Höhle kommt er daher. Kindischen Tander, Chor er gewiss. Den Tarnhelm hält er. Doch auch den Ring! Verflucht den Ring! Lass ihn den Ring dir doch geben, ich will ihn mir schon gewinnen. Und doch seinem Herr soll er allein noch gehören. Was ihr mir misst, weiß ich nicht, doch nahm ich euch aus des Horns gehäuftem Gold, weil guter Rat mir es riet. So taugt eure Zier als des Tages Zeuge, es mahne der Hand, als ich kämpfe. Schlau sein der Zwerg, die listigste Schlinge leg ich jetzt aus, dass ich mit traulichen Gerede ertöre das trotzige Kind. Schlagen noch lieber, der mich immer Helden hieß. Den hass ich mehr als im Wurm. Und sagte, nicht lange siehst du mich mehr. Zum ewigen Schlaf schließ ich dir die Augen bald. Wozu ich dich brauchte, hast du vollbracht. Jetzt will ich nur noch die Beute dir abgewinnen. Ich denk, es soll mir gelingen, zu betören bist du ja leicht. So sinnst du auf meinen Schaden. Wie sag ich denn das? Siegfried, hör doch, mein Söhnchen, dich und deine Art hast dich immer von Herzen. Aus Liebe erzog ich dich, lästige nicht dem Borgen in Pfaffers Hut, dem Golden halt meine Mühe. Gib zu mir, das Gut will ich nun nicht. Siegfried, mein Sohn, was siehst du wohl selbst? Dein Leben musst du mir lassen. Was du mich hassest, will ich gern. Ach, mein Leben muss ich dir lassen. Das sag ich doch nicht. Du verstehst mich ja falsch. Sieh, du bist müde von harter Mühe. Prinz, dich wohl brennt dir der Leib, dich zu erquicken mit weckem Trank. Säum dich Sorgen er nicht, als dein Schwert du dir brandest, braut ich den Sud. Trinkst du nun den, gewinn nicht dein trautes Schwert, ohne mich in Helm und so willst du mein Schwert, und was ich erschwungen, bring und beute mir Raube. Was du noch falsch verstehst, stammlich, fass ich wohl gar, die größte Mühe geb ich mir doch, mein heimliches Sinnen heuche zu bergen. Und du dummer Bube, deutest alles so falsch. Öffne die Ohren und vernimm genau. Höre, was Mime meint. Dir nimm und trinke dir Labung. Mein Trank labte dich oft. Tagst du auch unwirsch, stellest dich hart. Was ich dir bot, erbost auch, nahmst du doch immer. Einen guten Trunk hätt ich gern, wie hast du diesen gebraut? Heiz, so trink nur, trau meine Kunst, in Nacht und in Nebel sinken die Sinne dir bald. Und wach und wissen, trägst du die Glieder. Liegst du da, leicht könnt ich die Beute nehmen und bergen. Doch erwartest du je, nirgends wär ich sicher von dir, hätt ich selbst auf den Ring. Drum, mit dem Schwert, das so scharf und schuf, hau ich dem Kind den Kopf erst ab, dann hab ich mir Ruhe ohne den Ring. Im Schlaf erwiesst du mich morgen. Was möchte ich? Sag ich denn das? Ich will dem Kind nur den Kopf abhauen. Denn hast ich dich auch nicht so sehr und hätt ich des Schimpfs der schändlichen Mühe auch nicht so viel zu rächen. Aus dem Wege nicht zu räumen, darf ich doch nicht rasten. Wie käme ich sonst anders zur Beute, da alber ich auch nach ihr lugt. einem Schluck. Denk mein Schwert, ekliger Schwert. Wart mir von der harten Last, tausend Jahre grünstes Blut, die Hand brennt mir am Haut, hoch steht schon die Sonne aus lichtem Blaublick, ihr Auge auf dem Scheiterstein mir herab. Doch ich bin so allein. Oh. hab nicht Brüder noch Schwester. Meine Mutter schwand, mein Vater fiel. Nie sah sie der Sohn, mein einziger Gesell, war ein grasiger Zwerg. Güte zwang sie zur Liebe, ließ sie geschlingen, war wieder schlauer, nun muss ich in Göre schlagen. Thank you.

Thank you. dein Auge. Träumend erschau mein Ende, was ihn auch wirken, dem ewig Jungen weicht in Worte der Gott hinab. Alter Frager, hör mal auf, lass mich dich länger hier schwatzen. Kannst du den Weg mir weisen? So rede, vermagst du's nicht, so halte dein Mund. So sollst du achten, mir bieten, das bin ich übel. Solang ich lebe, kann mir dein Alter stets im Wege, den hab ich nun von gefehlt. Denkst du, Gott länger streift dich mir entgegen, sieh dich vor, sag ich, dass du wie Mimme nicht fährst. Aus. Was hast du gar für einen großen Hund? Warum hängt er dir so ins Gesicht? Das ist so anderes Weise, wenn dem Wind entgegen er geht. Doch darunter fehlt dir ein Auge, das schlug dir eine gewiss schon aus dem Blut, so trotz ich den Weg vertrat. Mach dich jetzt fort, sonst könntest du leicht das andere auch noch verlieren. Ich seh, mein Sohn, wo du nichts weißt, da weißt du dir leicht zu helfen. Mit dem was als andres mir fehlt, erblickst du selber das eine, was mir zum Sehen erblickt. Zum Lachen bist du mir lustig, doch hör, nun schwatz ich dich länger. Geschwind, zeig mir den Weg eines Weges, siehe dann du. Zu nichts anderem macht ich dich nicht. Drum sprich, sonst spring ich dich fort. Machtlos macht mich hier. kein Feuer mehr und flutet die Frau. Fliehende Lohe um lechten Fels, wer die Braut begehrt, im Wind entgegen los. Blick nach der Höhe, erlobst du das Licht, es wächst der Schein, es spielt die Flut, Flammen der Wolken, aber der Lohe hält sich fern und prasselt. Das Schwert, das du schwingst, zerschlug als dieser Schaft. Auf einmal denn, zerspräng es am ebenen Speer. Eines Vaters, Feind bin ich hier, Herr, nicht zur Rache, erwähnt mir das. Schwingt ein Spiel, ins Wind gefallen ist ein Spiel. Oh! ruht dort schlummernd im schattigen Tal. Ein Ross ist's, rastend in tiefem Schlaf. Was strahlt mir dort entgegen, es glänzender Stahl geschmeid? Wendet mir noch die Lohen im Blick. Helle Waffe, schneide das Eisen. Ich die Maid, dass ihr Auge mir öffnet, das Auge mir öffnet, blendet mich auch noch der Blick. schwirrt es umher. Seelen, Seelen, seht meine Seele am zagenden Herzen, sieht er die Hand. Ist mir feigen, ist dies das Fürste, was ich Mut, was ich selbst erwache, muss die Wahrheit ich erwecken. Thank you. So starb nicht meine Mutter, fliegt im ewigen das ferne sie nicht erfassen, wenn alle Sinne dich nur sehen und fühlen. Mit banger Furcht festest du mich, du einzige hast ihre Angst mich gelehrt, wie du gebunden in mächtigen Banden wirke meinen Mut mir nicht mehr. Musik. dinge Mund, erweinen mein Auge. In grünstigem Durst doch brennende Lippen, nach der Augen ein ist ihr Laden. Thank you. Herzen schwindet das finstre Grab. Oh, warst du's von je, so sei es jetzt. Was du nur sein wirst, sei es mir hold. Fass dich mal an und schling dich fest, schlägt meine Brust, lässt dich in deinen Sinnen die Blicke, ziehen die Atem sich auf die Augen und das Fürsten, mich still, dich dummer, vergaß es nur gar.